Kundgabennummer 351 vom 28.03.1938. Bevölkerungsprobleme. Für die Welt und ihre Anforderungen ist der Geist Gottes nicht vonnöten. Doch für die Ewigkeit kann keines der Wesen bestehen, hat es nicht in sich aufgenommen den göttlichen Geist und ist ihm so verbunden für Zeit und Ewigkeit. Darum lernen die Menschen die Liebe kennen, weil in dieser Zeit der Liebe alles in ihnen edel ist, weil emporflammt alles Gute in ihnen und dann die Vereinigung mit dem göttlichen Geist wesentlich leichter ist als zu Zeiten, wo sie nur materiell eingestellt sind und jede weiche Regung im Herzen erstickt wird. Somit nichts von Liebe zeuget, die doch ein Teil Gottes, die göttlichen Ursprungs ist. Obwohl in der Schöpfung für ein jedes Wesen die Verkörperung eine Notwendigkeit ist, so ist es aber dennoch nicht geboten, eine planmäßige Erweckung zum Leben in einer festgesetzten Zeitdauer anstreben zu wollen. Und doch wird gefordert werden, dass sich einem höheren Willen unterstellt alles, was Leben gebäret. In dieser Zeitepoche hat der Mensch selbst kein Bestimmungsrecht über sich. Er wird gezwungen werden, ohne Liebe und ohne inneren Drang, sich zum Zweck der Fortpflanzung hinzugeben. Sein Triebleben wird verstärkt, sein geistiges Leben aber verkümmern oder völlig zunichte gemacht werden. Wenn der Mensch nicht stark genug ist, sich innerlich gegen solche Maßnahmen aufzulehnen. Und dann gebietet euch der Herr selbst, lasset diese Schändung eurer selbst nicht zu. Wehret euch und bleibt mir im Geist und in eurem Herzen ergeben. Ihr werdet keinen Weg allein wandeln müssen. Der Geist Gottes wird euch begleiten und euch schützen vor jeder Gefahr. Doch senket eure Augen nicht vor jenen, die die Schöpfungsgesetze umstoßen und aus göttlichen Wesen wahre Gestalten der Nacht bilden wollen. In dieser Zeit leben viele von euch in Not und Sorgen. Und dies nützend solltet ihr verraten die Stimme eures Herzens. Doch bleibet im Gebet und haltet an dem, der allein über alles gebietet. Er wird jegliche Gefahr abwenden von euch. Liebes Kind, für die Zeilen kommt noch ein Nachsatz in Frage, den dir der Herr noch vorenthält. Gib dich vertrauensvoll allen Worten hin. Es ist ein weiser Beschluss, dir heut noch unverständlich, doch in kurzer Zeit fassest du den Inhalt. Und nun setze fort. Einer von den vielen, die sich für die Zeugung einsetzen, die dem Willen Gottes zuwiderläuft, wird an sich selbst erfahren den Widersinn seiner Anordnung. Es bereitet den Dämonen große Freude, ihr Zerstörungswerk an der Menschheit fortschreiten zu sehen. Doch wendet sich bald das Blatt, und was dann kommt, trennt die Reinen von den Sündigen. In der Beschaffenheit des Blutes allein liegt nicht der Segen, sondern in der Reinerhaltung der Seele, die gleichwohl einem jeden Menschen innewohnt. Es hat der Herr der Menschen verschiedene in die Welt gesetzt. So liebet auch ihr untereinander und sehet nicht verächtlich einer auf den anderen. Es folgen allen Zeiten der Erniedrigung auch Zeiten der Erhebung. Aber es stürzen auch sehr oft Herrscher und Regenten von ihrer Höhe herab, wenn sie seinen Willen nicht erkennen wollen. Gleiches sollen auch die erfahren, die nichts mehr reinhalten und meine Gebote völlig unbeachtet lassen. In dieser Welt der Sünde lässt der Herr nicht mit sich spotten. Und so bereitet er das Gericht vor, das für viele ein Weltgericht, für andere aber auch die Rettung ist aus der Not der Seele. Bleibet in meiner Lehre, bleibet in meinem Willen, und ich werde euch erretten aus der Nacht der Finsternis und euch dem ewigen Leben entgegenführen. Amen.